1. Als Jesus die Menschenmengen sah, stieg er auf einen Berg, nachdem sich dort niedergelassen hat, versammelten sich seine Jünger im Inn. 2. Daraufhin begann zu sprechen und lehrt sie Folgendes. 3. Glücklich sind jene, die im Geist arm sind, denn ihnen gehört das Himmelreich. 4. Glücklich sind die Trauenden, denn sie werden Trost empfangen. 5. Glücklich sind die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde besitzen. 6. Glücklich sind jene, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. 7. Glücklich sind die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit erwiesen werden. 8. Glücklich sind jene, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott sehen. 9. Glücklich sind die Friedenstifter, denn sie werden als von Gott bezeichnet werden. 10. Glücklich sind jene, die am der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. 11. Glücklich seid wenn Menschen euch meintwillen beschimpfen, verfolgen und falschlicherweise als Bos über euch reden. 12. Freut euch jubelt, denn ihr allein im Himmel ist groß, denn in gleicher Weise werden die Propheten vor euch verfolgt. 13. Aside das Sols der Oder, wenn jedoch das Sol sein Wordskraft verliert, womit soll man es dann salzen? Es ist zu nichts mehr nutzer, außer weggeworfen und von den Menschen zu treten zu werden. 14. Aside das Licht der Welt. Einstad, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. 15. Man zündet auch kein Lampion, sie unter einen Scheffel zu stellen, sondern auf einen Leuchter, damit sie allen im Haus Licht spendet. 16. Ihr Licht soll daher vor den Menschen leuchten, damit sie ihr guten Taten sehen und ihren Vater im Himmel preisen. 17. Denkt nicht, ich sei gekommen, das Gesetz oder die Propheten aufzuheben, ich bin nicht gekommen, aufzuheben, sondern zu erfüllen. 18. Den Wollich, ich sei Duke, Bever Himmel und Erde Verge hen, word nicht der kleinste Buchstabe oder ein einziges Zeichen des Gesetzes Verge hen, bis als geschehen ist. 19. Wer daher Ortner das kleinste dieser Gebot missachtet und die Menschen entsprechend lehrt, word im Himmelreich als der geringste gelten. Wer sie jedoch befolgt und lehrt, word im Himmelreich als gross angesehen werden. 20. Den ich sage euch, wenn ihr Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht übertrifft, werdet ihr keinesfalls in das Himmelreich gelangen. 21. Hat gehört, dass zu den Alten gesagt wird, du sollst nicht töten, und wer totet, wird dem Gericht unterliegen. 22. Ich aber sage euch, jeder, der seinen Bruder grundlos zürnt, wird dem Gericht unterliegen. Wer seinen Bruder jedoch den Narren nennt, wird dem Hohen Rat verfallen sein, und wer in Gott Loser nennt, wird der Holy des Führers verfallen sein. 23. Wenn du daher den Opfergabe zum Alter bringst und dir dort einfällt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat. 24. Dann lass den Gabe dort vor dem Alter liegen, gehör zuerst hin und versund dich mit deinem Bruder, dann komm zurück und bring den Gabe da. 25. Einige dich schnell mit deinem Gegner, solange du noch mit ihm auf dem Weg bist, damit dich nicht dem Richter übergibt, der Richter dich dem Gerichtsdiener ausliefert und du ins Gefängnis geworfen wirst. 26. Wahrlich, ich sage dir, du wirst von dort keinesfalls herauskommen, bever du auch den letzten Pfennig besoltest. 27. Hat gehört, das gesagt wird, du sollst nicht die Hebräischen. 28. Ich aber sage euch, jeder, der ein Frau lusten ansieht, hat in seinem Herzen bereits ihrbruch mit begangen. 29. Wenn dich dein Rektis auch zur Sünde verfährt, riss es heraus und werf es weg. Es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Körper in die Hölle geworfen wird. 30. Und wenn dich dein rechter Hand zur Sünde verfährt, hack sie ab und werf sie weg. Es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Körper in die Hölle kommt. 31. Ferne Word gesagt, wer sein Frau entlast, soll einen Scheibrief geben. 32. Ich aber sage euch, jeder, der sein Frau entlast, Außer im Fall von Unzucht, wären last SIEs am Ehebruch und wer eingeschieden heiratet, beget ebenfalls Ehebruch. 33. Weiterhin hat gehort, dass zu den alten gesagt word, du sollst nicht vorschworen, sondern dem Herrn den Schwur halten. 34. Ich aber sage euch, Schwur überhaupt nicht, weder beim Himmel, den ist Gottes Thron. 35. Noch bei der Oder, denn Sie ist der Schemel seiner Fass, noch bei Jerusalem, denn es ist die Stadt des großen Königs. 36. Auch sollst du nicht bei deinem Kopf schworen, denn du kannst kein einziges Haarweis oder Schwarz machen. 37. Eua wert ist I viel mehr, j oder nein, nein. Was darüber hinausgeht, Stamp von Bosen. 38. Hat gehort, das gesagt word, orgem zahn em zahn. 39. Ich aber sage euch, leistet dem Bosen keenen widerstand, sondern wenn dich jemand auf Direktor Wanger schlagt, holte im Orch diander hin. 40. Und wenn jemand im IT dir vulgericht gehen und dir den unterjuend nemen will, dem überlass Orch den Mantel. 41. Und wenn dich jemand swingt, ein Mail wheat zu gehen, dann gehr mit im Zwei. 42. Gib dem, der dich bittet, und weiser den nicht ab, der von dir borgen mokti. 43. Hat gehort, das gesagt word, du sollst deinen nächsten lieben und deinen feind hassen. 44. Ich aber sage euch, lit your feinde und bittet für diegenigen, die euch verfolgen. 45. Dammit a son yours vatters im Himmel wordit. 46. Den alas sein son überbos und grut aufgehen und regen über gerecht und ungerecht fallen. Wenn a namlichne diegenigen liet, die uk lie ben, welchen lono wortit a dan. Tun nicht orch die zone daselbe? 47. Und wenn a ne your bruder grust, was tut a besonderes? Tun nicht orch die heiden daselbe? 48. Seid also vollkommen, wie eua himmlische Vater vollkommen ist.